Viertens, der verlorene Schlüssel oder mehr desselben. Unter einer Straßenlaterne steht ein Betrunkener und sucht und sucht. Ein Polizist kommt daher und fragt ihn, was er verloren habe, und der Mann antwortet, meine Schlüssel. Nun suchen beide. Schließlich will der Polizist wissen, ob der Mann sicher ist, den Schlüssel gerade hier verloren zu haben, und jener antwortet, nein, nicht hier, sondern dort hinten. Aber dort ist es viel zu finster. Finden Sie das absurd? Wenn ja, suchen auch Sie am falschen Ort. Der Vorteil ist nämlich, dass eine solche Suche zu nichts führen kann, außer mehr desselben, nämlich nichts. Hinter diesen beiden einfachen Worten, mehr desselben, verbirgt sich eines der erfolgreichsten und wirkungsvollsten Katastrophenrezepte, das sich auf unserem Planeten im Laufe der Jahrmillionen herausgebildet und zum Aussterben ganzer Gattungen geführt hat. Es handelt sich dabei nämlich um ein Spiel mit der Vergangenheit, das unsere tierischen Vorfahren schon vor dem sechsten Schöpfungstag kannten. Im Gegensatz zum oben erwähnten Mechanismus der Zuschreibung von Schuld und Ursache an die Force majeure vergangener Ereignisse beruht dieses vierte Spiel auf einem sturen Festhalten an Anpassungen und Lösungen, die irgendwann einmal durchaus ausreichend, erfolgreich oder vielleicht sogar die einzigen möglichen gewesen waren. Das Problem mit jeder derartigen Anpassung an gegebene Umstände ist nur, dass Letztere sich mit der Zeit ändern. Und hier setzt dieses Spiel an. Einerseits ist es klar, dass sich kein Lebewesen der Umwelt gegenüber planlos, das heißt heute so und morgen so, verhalten kann. Die lebenswichtige Notwendigkeit der Anpassung führt unweigerlich zur Ausbildung bestimmter Verhaltensmuster, deren Zweck idealerweise ein möglichst erfolgreiches und leidfreies Überleben wäre. Aus Gründen, die den Verhaltensforschern noch recht schleierhaft sind, neigen aber andererseits Tiere wie Menschen dazu, diese jeweils bestmöglichen Anpassungen als die auf ewig einzig möglichen zu betrachten. Das führt zu einer zweifachen Blindheit. Erstens dafür, dass im Laufe der Zeit die betreffende Anpassung eben nicht mehr die bestmögliche ist, und zweitens dafür, dass es neben ihr schon immer eine ganze Reihe anderer Lösungen gegeben hat oder zumindest nun gibt. Diese doppelte Blindheit hat zwei Folgen. Erstens macht sie die Patentlösung immer erfolgloser und die Lage immer schwieriger. Und zweitens führt der damit steigende Leidensdruck zur scheinbar einzig logischen Schlussfolgerung, nämlich der Überzeugung, noch nicht genug zur Lösung getan zu haben. Man wendet also mehr derselben Lösung an und erreicht damit genau mehr desselben Elends. Die Bedeutung dieses Mechanismus für unser Thema liegt auf der Hand. Er kann ohne die Notwendigkeit einer Spezialausbildung auch vom Anfänger angewandt werden. Ja, er ist so weit verbreitet, dass er seit den Tagen Freuds Generationen von Spezialisten ein gutes Ein- und Auskommen bietet. Wobei allerdings zu bemerken ist, dass sie ihn nicht das mehr desselben Rezept, sondern Neurose nennen. Doch nicht auf den Namen soll es uns ankommen, sondern auf den Effekt. Dieser aber ist garantiert, solange der Unglücklichkeitsaspirant sich an zwei einfache Regeln hält. Erstens, es gibt nur eine mögliche, erlaubte, vernünftige, sinnvolle, logische Lösung des Problems. Und wenn diese Anstrengungen noch nicht zum Erfolg geführt haben, so beweist das nur, dass er sich noch nicht genügend angestrengt hat. Zweitens, die Annahme, dass es nur eine einzige Lösung gibt, darf selbst nie in Frage gestellt werden. Herumprobieren darf man nur an der Anwendung dieser Annahme.